Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit dem Ultrakurzwellenprogramm. Wir beginnen heute mit der Sendereihe aus dem Leben David Copperfields. Nach dem Roman von Charles Dickens, für den Rundfunk geschrieben, von Otto Bielen. Charles Dickens wurde am 7. Februar 1812 in Landport auf Portsea, einer Insel am Eingang des Hafens von Portsmouth, geboren. Er war ein schwächliches Kind, seine Jugend war hart. Schon als 10-jähriger Knabe hat er seinen Lebensunterhalt selbst verdienen müssen. Mit 15 Jahren wurde er Schreiber bei einem Advokaten, mit 19 Jahren Stenograf bei Gerichts- und Parlamentsverhandlungen. Mit 21 Jahren schrieb er seine erste Erzählung für das Old Monthly Magazine. Er hatte von Anfang an Erfolg und dieser blieb ihm sein Leben lang treu. Von Millionen Lesern geliebt, starb er am 9. Juni 1870 in Gates Hill, 58 Jahre alt. Er hinterließ mehr als 20 Bände Romane und Erzählungen. Charles Dickens gehört zu den ganz Großen der Weltliteratur. Die Schärfe seiner Beobachtungsgabe, sein mitfühlendes Herz und sein gesunder Humor haben ihn zum großen Sittenschilderer seiner Zeit gemacht. In seinem Roman David Copperfield hat er sein eigenes Leben beschrieben. Vor uns steht das England des vorigen Jahrhunderts mit seinem Reichtum und seinem Elend, seinem Glanz und seinen Schatten, seinen guten und bösen Menschen und Dingen. Hören Sie nun Charles Dickens in David Copperfield. Ob ich selbst der Held meiner Geschichte bin? Einige Leute sagen, es sei so und ich sei David Copperfield gewesen. Etwas Wahres wird schon daran sein. Ich möchte vielleicht so sagen. Ich, David Copperfield, kam im Dorf Blunderston in Suffolk zur Welt, zu einer Zeit, da alles ganz anders war als heute. Meines Vaters Augen schlossen sich 6 Monate, bevor die meinen sich öffneten. Er hat meiner Mutter nicht viel hinterlassen. Außer unserem kleinen Landhaus mit seinem großen Garten und unserer Dienstmagd Pigotti war nicht viel da als eine ganz unbedeutende Verwandtschaft, aus der nur eine Person herausragte, nämlich eine reiche Tante meines Vaters. Miss Trotwood oder Miss Betsy, wie meine Mutter sie stets nannte. Und Tante Betsy war eine etwas merkwürdige Person. Sie war mit einem Mann verheiratet gewesen, jünger als sie und sehr schön. Nur er war kein guter Mann. Er verließ sie und ging nach Ostindien. Was meine Tante dabei fühlte, weiß niemand. Sie lebte von da an in ihrem Landhaus an der Seeküste in strengster Zurückgezogenheit und hatte seither wenig Achtung vor dem männlichen Geschlecht. So standen die Dinge am Nachmittag jenes wichtigen und ereignisvollen Freitag, wie man mir erlauben wird, ihn zu nennen. Meine Mutter saß am Kamin und schaute in das Feuer durch ihre Tränen und dachte an die Dinge, die ihr bevorstanden. Als sie durch das gegenüberliegende Fenster eine fremde Dame zum Garten eintreten und auf das Haus zukommen sah. Beim ersten Blick hatte meine Mutter das sichere Gefühl, dass die Dame, die sich mit einer harten Strenge in Gesicht und Haltung dem Haus näherte, nur Tante Betsy sein konnte. Meine Mutter hatte sie nie gesehen, aber sie hatte ihr geschrieben, dass sie meine Geburt erwarte. Und nun war Tante Betsy da. Ja, ich komme ja schon. Miss Clara Copperfield? Das bin ich. Ich bin Miss Trotwood. Sie haben von mir gehört, hoffe ich. Oh, Tante Betsy. Bitte kommen Sie herein. Hier bitte ins Wohnzimmer. Es ist alles ein bisschen durcheinander hier. Das hängt mit mir zusammen. Ich habe ihn ja geschrieben. Ich weiß. Deswegen bin ich ja hier. Ich will gleich Licht machen. Ich bin die ganze Zeit am Kamin gesessen. Ich sitze gern im Dunkeln. Ach, wo nur die Kerzen sind. Hier stehen sie. Lass, Clara, ich mache schon Licht. So. Und nun lass dich einmal ansehen. Ach, du mein Himmel, du bist ja noch ein wahres Kind. Zu gütig, Tante. Also, du bist Clara. Und das ist euer Haus. Nicht groß, aber hübsch. Ich frage mich nur, warum das Haus Krähenhorst heißt. Krähenhorst. Mein Mann hat ihm den Namen gegeben. Er hatte eine Vorliebe für Krähen. Er sah gerne die großen Ulmen im Garten, wenn sie sich wie Riesen im Wind gegeneinander wiegten. Wenn es recht stürmisch war, gefiel es ihm, dass die Ulmen so ächzten und die Krähennester in den Wipfeln hin und her schwankten. Und wo sind die Vögel? Bitte? Die Krähen, meine ich. Wo sind die hingekommen? Es waren gar keine da. Die Nester waren alle alt und die Vögel lange weg. Fahren weg! Das sieht meinem Neffen ähnlich. Nimmt sein Haus einen Krähenhorst, wenn keine Krähe mehr da ist. Keinen Verstand! Aber so war er immer. Tante, ich möchte Sie bitten, Dave ist tot. Sag lieber nichts. Ich kenne die Männer. Wann wird das Kind kommen? Dr. Schillip meint vielleicht morgen oder übermorgen. Ja. Lieber Gott, wenn ich nur daran denke, fange ich an zu zittern. Ich habe solche Angst. Ach, still, still, nur nicht weinen. Trink eine Tasse Tee, es beruhigt. Wie heißt denn das Mädchen? Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen sein wird. Doch, das Kind, das meine ich doch nicht. Ich meine das Dienstmädchen. Peggotty. Peggotty? Was für ein Name! Peggotty! Ja, Mel? Du sollst Tee bringen. Deine Herrschaft ist ein bisschen unwohl, aber rasch. Ich komme schon. Madam wünschen Tee? Jawohl, Tee. Jawohl, Tee. Sofort. Das ist Peggotty. Etwas jung, etwas dick. Sie kommt vom Lande. Sie ist die Schwester eines Fischers aus Yarmouth. Sie heißt Clara, wie ich. Mein Mann nannte sie darum bei ihrem Familiennamen. Sie ist sehr brav und gut zu mir. Ich habe sonst niemand. Nur nicht weinen. Also, du meinst, es werde ein Mädchen werden. Nun, ich zweifle nicht daran. Deswegen bin ich ja hier. Ich habe die sichere Ahnung, dass es ein hübsches, kleines Mädchen sein wird. Vielleicht wird es aber ein kleiner Junge. Ich sage dir, ich ahne im Voraus, dass es ein Mädchen sein wird. Und von dem Augenblick der Geburt dieses Mädchens an, werde ich seine Freundin sein. Ich will seine Patin werden. Und sie soll nach mir Betsy Trotwood Copperfield heißen. Betsy Trotwood Copperfield? Dazu bin ich hergekommen. Mit dieser Betsy Trotwood Copperfield muss im Leben alles gut gehen. Mit ihren Gefühlen darf nicht gespielt werden. Ich kenne die Männer, die sind alle nichts wert. Im Leben dieses Mädchens wird kein Unwürdiger jemals Platz haben, wie mir das passiert ist. Herein! Der Tee, Madam. Ja. Du bist also Peggotty. Dein Bruder ist Fischer? Jawohl, Madam. Er heißt Dan Peggotty. Hast du sonst noch Verwandte? Nur mein Bruder, Madam. Und mein Neffen Ham und meine Nichte Emily. Ja. Vielleicht wünschen, Madam... Ich wünsche nichts. Ich glaube, Tante, Peggotty meint, Sie haben vielleicht Hunger und wünschen etwas zu essen? Danke, ich wünsche nichts. Du kannst gehen, Peggotty. Ich bin in der Küche, Madam. Tee wird dir gut tun, Clara. Nimmst du Zucker? Ja, bitte. Was ich fragen wollte, Clara, war mein Neffe gut zu dir? Bitte? Ich meine, habt ihr euch gut vertragen? Wir lebten sehr glücklich, Tante. Dave war nur zu gut zu mir. Er hat mich wahrscheinlich verzogen. Und ich fürchte, er hat mich viel zu früh allein gelassen. Na, nur nicht weinen. Es war keine gleiche Ehe, Kind. Wenn es eine gleiche Ehe geben kann. Deshalb frage ich. Du hast keine Eltern mehr. Ich habe niemand, Tante. Du warst früher Gouvernante. Ja. In einer Familie, in der ich meinen Neffe kennenlernte. Ja. Und? Dave war zuerst sehr freundlich und aufmerksam zu mir und dann machte er mir einen Heiratsantrag und ich sagte ja. Und so wurden wir Mann und Frau. Es war ganz einfach. Ganz einfach. Armes Kind. So viel ich weiß, hat mein Neffe eine Rente besessen. Was ist dir davon geblieben? Oh, Tante, ich bin ganz zufrieden. Wie viel? Ich glaube, es bleiben mir 105 Pfund jährlich. Wenig genug. Immerhin, er hätte es schlimmer machen können. Aber lieber Himmel, Clara, was hast du denn? Ich fühle mich nicht gut, Tante. Ich glaube, ich falle um. Lieber Gott, halte dich ruhig, Kind. Nur 5 Minuten. Peggotty! Oh. Peggotty! Hedda! Peggotty! Ja, Madam! So, komm. Was ist denn? Madam, wie sehen Sie denn aus? Mir ist so schwach, Peggotty. Ich glaube, ich sterbe. Lauf zum Arzt, Peggotty. Jawohl, zum Arzt. Schnell, schnell, mal fort. Jawohl, lauf. Zum Arzt, ich lauf ja schon. Komm, mein Kind. Sehr ruhig. Der Arzt, der kommt schon. Den ganzen Abend saßen Dr. Chilip und Peggotty abwechselnd an meiner Mutter Bett und warteten auf mich, während Tante Betsy im Wohnzimmer auf und ab ging und sich bis zur Ankunft der erwarteten kleinen Betsy Trotwood vor Aufregung die Ohren mit Watte zustopfte. Nun, ich ließ mir Zeit. Als in der Wohnstube die Uhr Mitternacht zu schlagen begann, fing ich in meiner Mutter Schlafzimmer zu schreien an. Später kam Dr. Chilip zu Tante Betsy in das Wohnzimmer. Sie entschuldigen, Madam, darf ich eintreten? Endlich kommen Sie, Doktor! Madam, es ist alles vorüber. Es freut mich, Sie beglückwünschen zu können. Und? Bitte? Und wie befindet sie sich? Sie wird sich bald ganz wohl befinden, hoffe ich. So wohl, wie wir es von einer jungen Mutter erwarten können. Und Sie, wie befindet sie sich? Bitte? Ich meine, das Mädchen, wie geht es ihm? Das Mädchen, wie es ihm geht? Ja, das Mädchen, das Kind, so reden Sie doch! Madam, ich glaubte, Sie wüssten es schon. Es ist ein Knabe, Madam. Ein Knabe? Es ist ein Knabe? Kein Wort, sagte meine Tante weiter, sondern nahm ihren Hut bei dem Band wie eine Schleuder, führte damit einen Streich gegen Dr. Chilips Kopf und ging. In ihren Hoffnungen auf die sehnsüchtig erwartete kleine Betsy Trotwood Copperfield auf das Tiefste enttäuscht, verschwand sie wie eine unzufriedene Fee und kehrte nie wieder in das Haus zurück. Wenn ich weit zurück an meine Kinderjahre denke, sind die ersten Dinge, die klar vor mir erscheinen, meine Mutter mit ihrem schönen Haar und Peggotty mit dicken Backen und dunklen Augen. Als ich 5 oder 6 Jahre alt war, geschah es, dass meine Mutter öfter von einem Herrn mit schönem schwarzen Haar und einem schwarzen Backenbart nach Hause gebracht wurde. Wir begegneten ihm in der Kirche und manchmal ritt er auf seinem Pferde bei unserem Haus vor. Ich sehe ihn noch, wie er jedes Mal bei der Gartentür meiner Mutter die Hand küsst und mich, ehe er verschwindet, mit seinen unangenehmen Augen ansieht. Eines Abends, meine Mutter war ausgegangen, saß ich mit Peggotty allein im Wohnzimmer. Ich hatte schon angefangen, lesen zu lernen und las in einem Buch über Krokodile. Sie liegen im Schlamm des Nils in der heißen Sonne und sperren ihre schrecklichen Rachen auf. Auf ihren Köpfen sitzen kleine Vögel. Was für Vögel sind das, Peggotty? Wie soll ich das wissen, Master Davy? Ich war nie bei den Krokodilen dort unten. Warum warst du nie dort, Peggotty? Ach, nun leg das Buch schon weg, Master Davy. Es ist schon spät. Du hast gesagt, ich darf aufbleiben, bis Mama kommt. Ja, lass mich nähen. Sag einmal, Peggotty, bist du einmal verheiratet gewesen? Herrje, Master Davy, wie kommst du aufs Heiraten? Aber warst du einmal verheiratet? Du bist doch sehr hübsch. Ich? Hübsch? Aber Davy, aber wie kommst du aufs Heiraten? Du darfst aber nicht mehr als einen auf einmal heiraten, nicht wahr? Gewiss nicht. So was. Aber wenn du jemand heiratest und dieser jemand stirbt, dann kannst du einen anderen heiraten, nicht? Man kann, wenn man will. Das ist Meinungssache. Aber was ist deine Meinung? Ich würde es nicht tun, Master Davy. Ich nicht. Nein? Aber wie kommst du da drauf? Ich weiß nicht, Peggotty. Ich will dir was sagen, Master Davy. Ja? Wie wär's denn? Möchtest du nicht mit mir auf 14 Tage meinen Bruder denn in Yarmouth besuchen? Ist dein Bruder ein angenehmer Mann, Peggotty? Und was für ein angenehmer Mann. Ist ein sehr guter Fischer und hat ein Haus am Meer, das ist aus einem Schiff gemacht. Aus einem Schiff, das schwimmt? Es steht an Land, aber es ist früher im Meer geschwommen. Dein Bruder Dan fängt große Fische? Große und kleine. Und Krabben und Hummern. Und dann sind noch die anderen Boote dort und Fischer sind da und der Strand und du kannst mit Ham und Emily spielen. Wie alt ist Ham? 14. Und Emily? Sie ist noch sehr klein, noch nicht 5. Möchtest du das nicht? Ich möchte schon. Aber können wir denn weg? Was würde Mama dazu sagen? Es wird dir schon recht sein. Lass mich nur mit ihr reden. Aber was soll Mama machen, während wir fort sind? Wir können sie doch nicht allein lassen. Ach du meine Güte, sie hat genug zu tun. Weißt du denn nicht? Sie fährt für 14 Tage weg. Und nachher wird sie viele Gäste haben. Sehr viele Gäste. Ohne so überrascht zu sein, wie ich es erwartet hatte, war meine Mutter mit der Reise einverstanden. Der Tag der Abreise wurde festgemacht und Wohnung und Kost für mich für 14 Tage bezahlt. Der Wagen, der Peggotty und mich nach Yarmouth brachte, war Mr. Barkis Paketwagen, mit dem er Tag für Tag Kisten und Möbel und Waren aller Art von einem Dorf zum anderen fuhr. Er fuhr sehr langsam, und es war schon Abend, als wir schließlich weit vor die Stadt Yarmouth hinaus bis ans Meer kamen. Dort lag auf einer Düne ein schwarzer Kutter mit einem Schornstein, der gemütlich rauchte. In die Seitenwand des Kutters war eine Haustür eingeschnitten und daneben kleine Fenster angebracht. Das war Dan Peggottys Haus. Dan Peggotty war ein großer, schwerer, stark behaarter Mann mit einem sehr gutmütigen Gesicht. Er hatte ein kleines Mädchen an der Hand, das sehr hübsch war und mich neugierig ansah. Neben ihm stand Ham, der mir schon so groß wie ein Mann vorkam, obwohl er erst 14 Jahre alt war. Alle gaben Peggotty einen derben Schmatz auf die Wange, und dann wurde mir Dan als der Herr des Hauses vorgestellt. Und das, Mr. Davy, ist mein Bruder Dan. Freut mich, Sie zu sehen, Master Davy, ich hoffe, es gefällt Ihnen bei uns. Ich glaube, es wird mir sehr gut gefallen, Mr. Peacock. Das ist schön. Und nun, Master Davy, muss ich Sie einmal mit uns allen bekannt machen. Das ist hier Mrs. Gummidge. Ja. Freut mich sehr. Ach Gott, ich bin nur eine einfache Frau und so gar nichts nütze. Sehr erfreut, Mrs. Gummidge. Guten Tag. Und das ist hier Ham. Guten Abend, Master Davy. Und das ist Emily. Oh, halt, halt! Lauf nur nicht weg, Emily. Hier geblieben. Das ist Master David Copperfield. Und das ist Emily. So, gib ihm die Hand. Nun, was sagst du? Ich weiß doch nicht, was ich sagen soll. Dann sagst du guten Tag, Sir. Guten Tag, Sir. Sehr erfreut. Du heißt Emily? Ja. Und du? Ich heiße David. Na also. Ich hoffe, Master Davy, Ihre Frau Mama befindet sich frisch und bei guter Gesundheit. Ich soll meine besten Grüße bestellen, Mr. Peacock. Oh, ich bedanke mich schönstens. Und nun, Master Davy, wenn Sie sich's auf 14 Tage mit Tam und der kleinen Emily und in unserem kleinen Haus gefallen lassen, so werden wir stolz sein auf Ihre Gesellschaft. Jetzt muss ich nach warmem Wasser sehen. Ich komme eben vom Fischen, Master Davy. Hummern und Krabben, das macht einen schmutzig. Und mit kaltem Wasser ist bei mir nicht viel auszurichten. Ja. Als ich nach dem Abendessen mit Dan Peacock allein in der Kajüte saß, die als Wohnstube diente, und Dan Peacock gemächlich seine Pfeife rauchte, während die Frauen in der Küche das Geschirr spülten, fühlte ich, dass die Zeit zu einem Gespräch unter Männern gekommen war. Mr. Peacock? Ja, Master Davy? Waren Sie immer Fischer? Von jeher? Ich war immer Fischer, Master Davy. Mein Vater war Fischer. Mein Großvater war Fischer. Es liegt in unserer Familie. Wohnen Sie schon lange in diesem Boot? Wir wohnen schon 20 Jahre hier. Mein Vater hat das Boot gekauft, bevor er ertrunken ist. Er ist ertrunken? Bei einem Sturm? Auf dem Meer? Beim Fischfang, Master Davy. Mr. Peacock, haben Sie Ihren Sohn Ham genannt, weil Sie hier in einer Art Arche Noah wohnen? Nein, Master Davy. Ich habe ihn nicht Ham genannt, sondern sein Vater hat ihm den Namen gegeben. Ich dachte, Sie wären sein Vater. Na, ich bin's nicht. Mein Bruder Joe war sein Vater. Sie haben Ham zu sich genommen. Jawohl, Master Davy. Ihr Bruder Joe ist tot? Er ist ertrunken, Master Davy. Beim Fischfang? Im Sturm? Ja. Oh. Und die kleine Emily ist Ihre Tochter? Nein, Master Davy. Sie ist nicht meine Tochter, sondern mein Schwager Tom war Ihr Vater. Sie haben Emily zu sich genommen? Jawohl. Ja. Ihr Schwager Tom ist tot? Ja, Master Davy. Er ist ertrunken? Beim Fischfang, Master Davy. Haben Sie selbst keine Kinder, Mr. Peacock? Oh nein, ich bin unverheiratet. Ich verheiratet? Oh. Und Mrs. Gummidge? Ich dachte, sie sei Ihre Frau. Sie ist nicht meine, Master Davy, sondern sie war die Frau eines Fischers, der immer mit mir fuhr. Und? Er ist umgekommen, Master Davy. Ertrunken? Ja, er war ein guter Fischer. Aber er war arm und Mrs. Gummidge hatte nicht viel. Und so lebt sie bei uns. Wissen Sie, sie glaubt manchmal, sie sei seither zu nichts Nütze auf der Welt, Master Davy. Und ist deswegen manchmal missmutig. Das kommt davon, dann denkt sie an ihren Alten. Man muss das verstehen, Master Davy. Natürlich, Mr. Peacock. Ich schlief in dieser Nacht im Heck des Bootes, in einer kleinen Kajüte mit einem runden Fenster, durch das früher das Steuer durchgegangen war. In halber Schläfrigkeit hörte ich, wie die weibliche Hälfte der Bewohnerschaft in einer zweiten Kajüte am anderen Ende des Bootes zu Bett ging und wie Dan und Ham in der Wohnstube dann zwei Hängematten an den Deckbalken befestigten, um darin zu schlafen. Und obwohl unser Haus in Blunderston viel größer und prächtiger war, fand ich doch, dieses arme Fischerhaus hier sei das feinste Haus, das ich jemals gesehen hatte. Es kam der Morgen, der seine Strahlen in meine Kajüte warf. Von da an war ich alle Tage mit der kleinen Emily auf dem Strand. Wir suchten Muscheln, bauten Burgen und Schlösser aus Schilf und Schlick und Sand und Wasser. Wir sahen nach den Fischerbooten, nach den Seglern und den Wellen. Und die Zeit verlief uns wie der Sand zwischen den Fingern. Fest wie du. Bei dir ist das was anderes. Du bist immer hier. Deswegen habe ich vielleicht manchmal Angst. Oh, ich habe schon auch Angst. Aber nicht so wie du. Setz dich zu mir. Wieso hast du auch Angst vor dem Meer? Im Sturm? Oh ja. Und auch sonst manchmal im Winter. Du hast es noch nicht gesehen. Wenn alles voll Eis ist. Oh, es kann sehr böse sein. Ich habe gesehen, wie es ein Boot, so groß wie unser Haus, in lauter Stücke gerissen hat. Bei einem Sturm? Es war kein ganz großer Sturm, aber viel Eis. War das das Boot, in dem dein Vater ertrunken ist? Nein, das nicht. Das habe ich nie gesehen. Hast du deinen Vater auch nie gesehen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Warum? Ich habe meinen Vater auch nie gesehen. Ich habe nur meine Mutter. Da bist du gut dran. Ich habe keine mehr. Du hast es überhaupt viel besser. Du weißt, wo dein Vater liegt. Bei meinem weiß man das aber nicht. Er liegt dort. Irgendwo. Weit draußen. Im Meer? Natürlich. Und dein Vater war ein vornehmer Herr. Und deine Mutter ist eine feine Dame. Aber mein Vater war ein Fischer. Meine Mutter eines Fischers Tochter. Und Onkel Dan ist auch Fischer. Du möchtest wohl gerne eine feine Dame sein. Oh ja. Wenn ich eine feine Dame wäre, wären wir dann alle feine Leute. Onkel Dan und Ham und Mrs. Gummidge. Wir wären wie du und deine Mutter. Dann brauchten wir nicht hier am Meer zu leben, wenn es stürmt und regnet und kalt und neblig ist und überall nach Fisch riecht. Oh, ich möchte ganz gerne eine Dame sein. Aber wie macht man das? Wie man das macht? Weißt du's? Ich weiß nicht, ob ich's weiß. Man muss ein Pferd haben und ein Haus und Gäste. Und man muss Geld haben. Man muss bei Tisch ganz gerade sitzen. Man muss lesen und schreiben lernen und viele Bücher lesen. Lesen und schreiben? Ich will nur sagen, wie ich's mir vielleicht denke. Das ist sehr schwer. Wie? Oh nein, nicht allzu schwer. Da komme ich nie hin. Es geht vielleicht auch anders. Anders? Ich soll's vielleicht nicht sagen. Sag's doch, bitte. Ich meine, wenn ich dich zum Beispiel liebe und du liebst mich auch. Ich? Man kann jemand heiraten. Ich dich zum Beispiel. Ha, warum? Das ist so. Wenn man sich liebt, dann... Lauf nicht davon! Lach nicht, du! Warte doch! Ich will dir was sagen! Als der Tag der Heimreise kam, er kam viel zu schnell, ertrug ich mannhaft die Trennung von Onkel Dan und Ham und Mrs. Gummidge. Aber der Abschied von Emily zerschnitt mir das Herz. Ich glaube noch heute, ich liebte die kleine Emily damals wirklich. Denn wenn ich jemals in meinem Leben eine Leere gefühlt habe, so war es damals, an diesem Tage, als Peggotty und ich auf dem Wagen von Mr. Barkis wieder langsam nach Blunderston zurückschaukelten. Kurze Zeit später heiratete meine Mutter einen Mr. Murdston, den Mann mit den unangenehmen Augen, von dem ich schon erzählt habe. Meine Mutter war sehr zärtlich zu ihm und er schien sie auch gerne zu haben. Aber er war kein freundlicher Mann. Er war hart und kalt. Sein ganzes Wesen war Festigkeit und Härte. Er verlangte sie von allen und sich selbst. Aber niemand auf der Welt konnte so hart sein wie Mr. Murdston. Er brachte seine Schwester Jane in unser Haus mit, das von nun an seines war. Ich will nicht erzählen, wie beide meine Mutter klein machten. Ich weiß nur, ich war ihnen im Wege. Ich hatte gut und leicht und willig gelernt, als meine Mutter mich noch allein unterrichtete. Aber die feierlichen Lektionen, die nun täglich an mich kamen, treten vor mich als eine jämmerliche Plage, als ein tägliches Elend. Ich komme nach dem Frühstück mit meinen Büchern und einer Schiefertafel in die Wohnstube. Meine Mutter sitzt am Schreibtisch, mein Stiefvater in seinem Lehnstuhl und seine Schwester Jane beim Tisch. Sie reiht Stahlperlen auf einen Faden und ihr erster Blick schon schüchtert mich ein. Ich reiche meiner Mutter meine Lehrbücher hin. Wie ein Ertrinkender werfe ich noch einen Blick auf die aufgeschlagenen Seiten, die ich zu lernen hatte, und fange im Sturmschritt an, herzusagen, um fertig zu werden. Ich stocke bei einem Wort. Mein Stiefvater blickt auf. Ich werde rot, werfe ein halbes Dutzend Worte untereinander und verstumme. Und dann hatten die Römer, als die Ägypter wegen Kleopatra, Das haben wir schon gehört, David. Weiter, Davy. Er kann nicht weiter. Aber Davy. Clara, sei fest mit dem Knaben. Sage nicht Davy. Das ist kindisch. Er kann seine Lektion oder er kann sie nicht. Edward, ich bitte dich, hab Geduld mit ihm. Er kann sie eben nicht, das ist alles. Jane, hab Geduld. Davy, kannst du wirklich nicht weiter? Doch, Mama, ich hab's vorhin gekonnt. Aber jetzt... Die Römer hatten, als die Ägypter wegen... wegen... Kleopatra. Clara, du sollst nicht einsagen. Das hat keinen Sinn. Er kann seine Lektion eben nicht. Ich fürchte, Edward, er kann sie wirklich nicht. Mama, ich habe es ganz gewiss gelernt. Ich konnte vorhin Peggotty alles erzählen. Aber wenn ich hier stehe, vor allen... David, komm einmal her. Ja, Sir. Ich will dich etwas fragen. Kannst du gehorsam sein oder nicht? Ja, Sir. Es ist dir aufgetragen worden, allein zu lernen. Hast du in der Küche bei Peggotty herumzusitzen oder nicht? Sir, ich weiß... Ich will dich noch etwas anderes fragen, David. Wenn ich ein ungehorsames Pferd oder einen ungehorsamen Hund habe, was meinst du wohl, was ich mit ihm mache? Das weiß ich nicht, Sir. Ich schlage ihn. Ich prügle ihn. Edward, ich bitte dich. Clara, man muss fest sein. Ich schlage ihn, David, dass es ihm wehtut. Ich sage mir, er muss gehorchen lernen. Was hast du da im Gesicht? Tränen? Es ist bloß Schmutz, Sir. Na, ich sehe, du hast mich recht gut verstanden. Wasch dir das Gesicht ab. Und nun das zweite Buch. Aber nun ist es zu spät. Mit dem zweiten Buch bin ich ebenso wenig glücklich, denn ich mache es sehr schlecht. Ich bleibe neuerlich stecken wie vorhin. Meine Mutter sieht mich traurig an, macht das Buch zu und legt es beiseite als einen Rückstand, der bis zum nächsten Tag nachgeholt werden muss. Bald liegt ein ganzer Haufen Rückstände da und wächst wie ein rollender Schneeball. Je größer er wird, desto schwerer wird mir das Lernen. Es ist ein hoffnungsloser Fall. An einem anderen Morgen, als ich mit meinen Büchern in die Wohnstube trat, bemerkte ich, dass meine Mutter sehr erregt war und mein Stiefvater ein langes, biegsames Rohrstöckchen in seiner Hand schwippte. Er legte den Rohrstock neben sich und nahm ein Buch zur Hand. Als Anfang war das kein gutes Auffrischungsmittel für meine Geistesgegenwart. Ich fühlte, wie die Worte meiner Lektion wegschlüpften, nicht einzeln oder zeilenweise, sondern seitenweise. Es war, wenn ich so sagen darf, als ob sie Schlittschuhe anhätten und mir mit einer unaufhaltsamen Schnelligkeit hinweglitten. Ein Buch nach dem anderen vermehrte den Haufen Rückstände und schließlich fing meine Mutter zu weinen an. Clara, es hat keinen Sinn zu weinen, wenn David seine Arbeit nicht getan hat. Oh Jane, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, wir können kaum verantworten, dass Clara noch im Zimmer bleibt. Bitte sei so gut, Jane. Führe sie hinaus. Oh, Edward, ich bitte dich. Na, geh schon. David, sei gut. Na, David. Komm. Na, geh doch. David. Nun, David. Komm her. Ich will nicht, Sir. Hast du etwas gesagt? Mr. Murdstone, bitte schlagen Sie mich nicht. Ich habe mir alle Mühe gegeben, zu lernen. Und ich habe früher immer gut und gerne gelernt. Aber ich kann es nicht, wenn Sie da sind. Ich kann es wirklich nicht. Bitte glauben Sie mir. Kannst du es wirklich nicht, David? Wir wollen einmal sehen. Schlagen Sie mich nicht! Schlagen Sie mich nicht! Er hielt meinen Kopf zwischen seinen Knien wie in einem Schraubstock fest. Gleich darauf fing er an, mich zu schlagen. Und in demselben Augenblick fasste ich seine Hand mit meinem Mund und biss mit meinen Zähnen durch und durch. Er schlug mich jetzt, als ob er mich zu Tode prügeln wollte. Über den Lärm, den wir machten, hörte ich alle die Treppe heruntergestürzt kommen. Ich hörte meine Mutter schreien und Peggotty. Dann war er fort. Man trug mich in mein Zimmer und ich lag mit schäumendem Mund auf den Dielen. Dann wurde die Tür von draußen verschlossen. 5 Tage lang war ich in meinem Zimmer allein. Meine Mutter sah ich nicht, auch Peggotty nicht. Man ließ sie nicht zu mir. In der letzten Nacht weckte mich ein leises Flüstern. Davy, Master Davy, bist du noch wach? Bist du's, Peggotty? Psst, leise. Master Davy, ich bin hier. Aber die Tür ist zu, ich kann nicht hinein. Wo sprichst du? Ich spreche durch das Schlüsselloch. Was macht Mama? Ist sie böse auf mich? Nein, Master Davy. Ich glaube, sie ist nicht mehr böse. Sie weint viel. Warum kommt sie nicht? Sie darf nicht. Er hat es ihr verboten. Was wird mit mir geschehen, Peggotty? Du sollst wegkommen. Was? Sie wollen dich in eine Schule geben. Nicht weit von London. Und wann soll ich fort? Morgen. Sein Koffer ist schon gepackt. Der Koffer? Ja, Koffer. Einer. Bist du noch da, Davy? Ja, Peggotty. Hör zu, was ich dir noch sage. Du darfst mich nie und niemals vergessen. Denn ich werde dich auch nie und niemals vergessen. Nie, nie, liebe Peggotty. Und ich will zu deiner Mama gut sein. Ja. So gut sie es mir erlauben. Und ich werde sie niemals verlassen. Ja, Peggotty. Wenn sie mich auch wegschicken wollen oder sowas. Und ich werde dir schreiben. Ja, bitte. Wenn ich auch mit der Feder nicht so gut umgehen kann. Das macht nichts. Liebe Davy, ich will. Der Abschied am nächsten Morgen war sehr traurig. Meine Mutter war sehr blass und als mein Koffer auf den Wagen gehoben wurde, standen Tränen in ihren Augen. Ach, Davy, nun gehst du so weit von mir fort. Ja, Mama. Davy, du musst oft an mich denken. Ja, Mama. Jeden Abend und jeden Morgen, Davy. Clara, Haltung. Der Wagen wartet. Leb wohl, Mama. Leb wohl, Davy. Ich verzeihe dir alles. Gott segne dich. Clara, du hast mir versprochen, es kurz zu machen. Fahren Sie zu, Kutscher. Jawohl, Sir. Hey. Davy. So verließ ich mein Elternhaus. das nie wieder meines sein sollte. Sie hörten die erste Folge der Sendereihe Aus dem Leben David Copperfields. Nach dem Roman von Charles Dickens, für den Rundfunk geschrieben von Otto Bielen. Es sprachen Erzähler Helmut Peine, Betsy Trotwood, Trudig Daniel, Clara Copperfield, Ingeborg Christiansen, Pigotti, Lotte Koch, Dr. Chilip, Heinz von Kleve, David Copperfield, Wolf Osenbrück, Dan Pigotti, Walter Richter, Mrs. Gummidge, Heti Buchholz, Hamm, Klaus-Dieter Fröhlich, Emily, Anne-Kathrein Streil, Jane Merston, Edith Leube, Merston, Kaspar Brüninghaus. Die Regie hatte Kurt Meister.